Der Konvent zur Reform der Europäischen Union nahm heute seine Arbeit auf. Er soll bis Mitte nächsten Jahres Vorschläge zur Neuordnung der EU-Institutionen erarbeiten. Die Union soll demokratischer werden und auf den Beitritt neuer Mitglieder vorbereitet werden. Aus Brüssel kommentiert Jochen Spengler. Der Konvent ist Europas Chance. Schon, dass es ihn gibt, ist ein ermutigendes Zeichen, denn seine Existenz symbolisiert den Abschied von jener Methode, mit der die Union über Jahrzehnte zwar erfolgreich aufgebaut wurde, die sich heute aber überlebt hat. Üblich war und ist das Ringen der EU-Regierungen um jede noch so kleine Veränderung der Unionsverträge. Häufig verkommen die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen zum von außen nicht mehr überschaubaren Geschacher. Allzu oft werden notwendige Reformen durch das Veto eines einzelnen Staates verhindert. Zum Offenbarungseid dieser Methode kam es auf dem EU-Gipfel von Nizza. Dort hätte die EU fit gemacht werden müssen für eine Zukunft, in der sie nicht mehr 15, sondern womöglich doppelt so viel Mitglieder zählt. Doch die Staats- und Regierungschefs erwiesen sich im Dezember 2000 als zu wenig souverän, eigene Souveränität zugunsten Europas abzugeben. Sie argumentierten sich in eine allseitige Dauerblockade. Nichts ging mehr. Aus dieser Not heraus wurde der Reformkonvent geboren. Schon die neue Methode demokratisiert die Union. In öffentlicher Debatte soll nun ein weiter Kreis aus Parlamentariern, Regierungsbeauftragten, Kommissaren und Sachverständigen Vorschläge für eine Reform der EU an Haupt- und Gliedern erarbeiten. Dass die Reform überfällig ist, wird von niemandem bestritten. Der EU erst recht einer erweiterten droht die Handlungsunfähigkeit. Für ursprünglich 6 Staaten waren die europäischen Apparate, ihre Befugnisse und ihr Zusammenspiel ausgelegt. Inzwischen ist das Entscheidungsdickicht über Jahre hinweg wild gewuchert und müsste dringend gelichtet werden. Und wenn der Bürger die EU endlich akzeptieren soll, dann muss er auf ihre Beschlüsse nicht nur Einfluss nehmen, er muss auch verstehen können, wer in Europa was, warum entscheidet. Vorschläge und Konzepte für eine entsprechende Neuordnung, für eine demokratischere, handlungsfähigere und überschaubarere Union liegen zur Genüge auf dem Tisch. Die Konventsmitglieder müssen das Rad also nicht neu erfinden. Unnötig sind auch lange theoretische Debatten, etwa über das Konzept eines europäischen Bundesstaates oder eines Staatenbundes. Gefragt ist nicht der große Wurf, gar die künftige Verfassung Europas. Gefragt ist ein pragmatischer und doch anspruchsvoller Minimalkompromiss, der niemandem alles gibt, aber allen einiges abverlangt. Ein Kompromiss, in dem sich große und kleine Staaten, industriell oder landwirtschaftlich geprägte, Alt- und Neumitglieder wiederfinden. Ein Kompromiss, in dem die Rollenverteilung klar ist und der die Europäische Union als Ganzes voranbringt. Das ist nicht einfach, aber es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich. Der Konvent ist zum Erfolg verdammt, denn es ist kaum vorstellbar, dass sich ein so hochkarätig besetztes Gremium in ähnliche Blockaden verrennen könnte, wie es Regierungsbürokraten tun. Viel spricht heute dafür, dass Giscard und seine ehrgeizigen Mitstreiter in einem guten Jahr ein einigermaßen überzeugendes Reformkonsenspapier vorlegen werden. Kein Staats- und Regierungschef dürfte es dann wagen, dieses vom Tisch zu wischen und Europas Chancen zu verspielen.